0 ab 100. Also wir müssen den Lautsprecher ein bisschen anmachen, dass wir das hören. 8 1 0 2 2 8. Hä? Sonst hören wir ja nichts. Ja. 1 2 0 0 0 1 9. Richtig. Du. Yellowstrom, gelb, gut, günstig. Hier sind Sie richtig. Unser Yellow-Team freut sich auf Sie. Guten Abend, herzlich willkommen im Yellow-Team. Mein Name ist Christine Schollers. Was kann ich für Sie tun? Vogelsang, schönen guten Na, Abend. Herr Vogelsang. Wie war Ihr Name? Den Namen habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Frau Schröder? Schollers, S-C-H-O. Frau Schröder. Doppel-L-A-S. Nee, Schollers. Ah ja, gut. erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Kampagne. Die finde ich wirklich toll. Gut, ne? Vor allem, ja, vor allem, dass man jetzt RWE einmal ein Schnäppchen schlägt. Das ist wirklich toll. Vor allem finde ich das toll mit Ihrer Funkstromkampagne. Die Frage ist jetzt, das bezieht sich jetzt auf Ihren Funkstrom, wo ich jetzt diese besagten Kollektoren mir besorgen kann. Ich habe jetzt im Baumarkt, habe ich jetzt... Hallo? Hallo? Hallo? Ja, Frau Schröder? Sind Sie noch da? Hallo? Ja, es geht um diese... Haben Sie mich richtig verstanden? Ja, irgendwas mit Funkstrom. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich höre das von Ihnen zum ersten Mal. Sie haben noch nichts von uns... Das habe ich mir gedacht. Sie sind, also Sie sind mit Yellowstrom verbunden? Ja, richtig. Es ging doch um diese Überlandleitungen. Diese besagten Überlandleitungen, wo RWE keine Lizenz rübergeben wollte. Wollte, richtig. Die haben medienmäßig immer sehr viel geredet und konnten sie aufgrund des Energiewirtschaftsgesetzes aber dann doch nicht so entscheiden, wie sie wollten. Ja. Hallo, sind Sie noch da, Herr Vogelsang? Ja, Sie sind da. Nein, ja, und dann war jetzt diese Funkstromkampagne. Diese Funkstromkollektoren, die ich mir aufs Dach packen kann, um diese Überlandleitungen zu umgehen. Das war jetzt zwar eine sehr, sehr kostenintensive Sache, aber dass ich mir diese Sachen, diese Kollektoren aufs Dach setzen kann und dass ich somit diese Überlandleitungen übergehen kann. Na, bevor wir uns da weiter unterhalten, da hat hier noch keiner was von gehört und wir sind hier zu 5 Mitarbeiter nur noch. Wenn es also wirklich um eine Auskunft um diesen Funkstrom gehen soll, möchte ich Sie bitten, morgen ab 8 Uhr anzurufen. Da müssen Sie mit dem Fachmann sprechen. Ja gut, dann werde ich das so tun. Ja, seien Sie mir nicht böse, aber ich höre das erste Mal und unsere Leute, die da ausgebildet dafür sein müssen, die arbeiten nur bis 10 Uhr. Und es tut mir leid, ich habe das zum ersten Mal gehört. Ich werde mich zwar gleich selbst mal... Ich meine, sehr echt, das ist eine super Sache. Ne? Ich meine, stellen Sie sich mal vor, diese ganzen Metallmüllberge, die Sie da auf den Ländern da verteilt haben, das ist echt... Darf ich Sie mal fragen, das ist per Pausat, ne? Darf ich Sie mal fragen, woher Sie davon erfahren? Aus dem Internet habe ich das. Internet. Aus dem Internet, können Sie mir die Seite sagen, zufällig? Das ist www. Ja, ja, ist klar. vbe.de. VWE. VBE.de. VBE, ja. Schräge 7. Aha. Elektrotech. Ja. Mit C am Ende. Nicht mit CH, sondern mit C. Ja. / funkstrom.html. Was kam nach dem Flash? / funkstrom. Funkstrom. .html. Mhm. Das ist ganz, ganz interessant. Es geht eigentlich so ungefähr, also ich meine, so wie die das jetzt gerade gesagt haben, es geht eigentlich so wie diese Solarkollektoren. Ja. Dass man per Satellitentechnik diesen Funkstrom empfangen kann. Und ab wann soll das sein? Ich meine, Sie sind ja ausgebildet. Das wollte ich jetzt eigentlich von Ihnen wissen. Das war der Grund meines Anrufs. Ja, also wie gesagt, ich höre das erste Mal davon. Ich werde mich gleich mal irgendeinen Mitarbeiter mal nehmen, mal gucken, ob der da was von gehört hat. Und ansonsten möchte ich Sie bitten, dieselbe Rufnummer ab morgen, ja sagen wir mal 8 Uhr. Ja, ja, ja gut. Auch nachmittags geht's auch, ne? Ja, aber dann bitte nur immer bis 22 Uhr. Und wenn das, also die haben um 22 Uhr Feierabend, das könnte sich zu einem längeren, intensiveren Gespräch ausformieren, dass wir dann spätestens, dass Sie spätestens 21.30 Uhr dann hier anrufen. Gut, ich danke Ihnen. Ihren Namen noch einmal. Ja, Schollers. Schröller. Schröller. Schröller. Ja. Gut, ich danke Ihnen, Frau Schröller. Ja, Herr Vogelsang, es tut mir leid, aber ich habe noch nie was davon gehört. Ja, ich meine... Manchmal ist es ja auch so, dass irgendjemand was ins Internet gibt, was gar nicht existiert, nur weil er gut damit umgehen kann. Alles klar, bis dahin. Ja? Tschüss. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Vogelsang. Tschüss. Ja, danke, wieder.